muss immer um 10 hier sitzen und anschalten, dann kann sich keiner beschweren. Was? Ja, die können ja zu spät kommen, die haben ja auch, kriegen ja auch nichts dafür. Ich muss schlecht werden. Noch hat es ja nicht angefangen, ne? Noch kann ich eine Ansage machen. Also ich wollte nur mal sagen, der Schmuckverkauf findet nicht statt, aber ich glaube, ihr seid nicht das richtige Publikum dafür. Oh. Wenn zwei dasselbe tun, ist das immer noch nicht das Gleiche. Nee, und wenn ich nichts kaufen will, dann soll er um Bonn da sein. Ja, dann soll er sehr lang machen. Also, man sieht, wenn ich jetzt gleich Bildanstellungen mal die Dame mit den Zigaretten und Süßigkeiten kommt in 5 Minuten wohl. Langnese kommt dann später. Was regt ihr? Ihr habt doch volles Fenster auf hier. Immer die am weitesten weg, die regen sich auf. Wir liegen ja. Das wäre ja also Frau Kasch hat euch gerade allen erklärt, ihr seid seiner unwürdig. Weil er. Nein, das wollte ich damit nicht gesagt. Das hat sich aber so angefühlt. Naja, das war ein. Wer will so einen Scheiß auch schon kaufen? Ne? Ja. Deswegen die Ansage. Nein. Die sind alle höhere Qualität gewohnt hier. Er wartet, dass der Silber wieder steigt, weil er ist jetzt zu geizig zu verkaufen. Ja gut, also ihr Geschäftsleute. In jedem steckt ein kleiner Geschäftsmann. Was? Komm, Mensch. Oh Gott. Oder, naja. Und manche möchten einen großen Geschäftsmann in. Naja. So wie Grace Kelly oder so. Den Grafen Monaco. Den Monaco-Fürsten heiraten. Da haben wir einen großen Geschäftsmann in sich. Ja. Früher oder später. Oder Onassis, Kennedy, Onassis. Onassis. Nein, Onassis. Was? Wenn man da rumreiten wollte. Was will man? Da kommt Hamburg ans Mittelmeer. So, liebe Liegenden, Verdauenden. So, jetzt gibt es das späte Stück. Nach dem Frühstück kommt das Mittelstück. Ja, einer Geburtstag heute? Heute Abend will irgendwer grillen, habe ich gehört. Schon wieder? Wir waren gefragt, wir werden doch hier den ganzen Tag gegrillt. Ja, die kriegen nicht genug vom Grillen. 5 Euro, wer mitmachen will, habe ich gehört. Nein, komm, gechannt. Wir machen nur Musik, jeder kann was mitbringen. Ja, das ist ja noch teurer. Wir machen nur Musik, jeder kann was mitbringen. Aber bringt genug mit, dass wir die Musik machen und dann auch was haben. hört sich gut an. Es geht um die Musik. Nein. Ja, da kommt doch keiner. Musik kann man zu Hause Radio anmachen. Müsst ihr euch Batsch singen hier machen hier? Oh Gott. Dann darfst du deine Musik mitbringen. Ach, bist du bescheuert. Da läuft er ja gleich weg. Dann könnte ich wieder mit Prakash sagen, das ist wirklich nichts für euch. Ja. Ich habe gehört, du hast viel Auswahl. Was? Ich habe gehört, du hast viel Auswahl. Was habe ich? Musikauswahl. Er war doch nicht von meiner Musik. Ja, sie meinte natürlich. Ich sollte Disc-Jockey spielen, noch mehr arbeiten, die würden noch mehr arbeiten. Ja, aber Fixer, komm, brauchst du. Vergiss es. Wenn ich mit der Hatsch. Machst du das mit deinen Freunden auch immer so? Guck mal, jetzt kommt wieder Madame. Darum nennt man sie Lady. Das ist ein Delay. Ein Delay. Die Lady. Wie eine Lady, ja? Weh, die kommt mal zu früh. Die Queen kommt, die kommt pünktlich, die kann sich das erlauben. Ne? Aber die Ladies. Alles ruhig. Alles. Da hast du was trainiert, du. Und die Zwillings. Tochter, erkennst du, nicht mehr. Erkennst du eigentlich deine Zwillinge? Ja, die sehen sich ja nicht so ähnlich. Hast du sie einfach gemacht, ne? Genau. Zwei eigentlich? Ja. Das ist, gilt ja gar nicht. Ist doch kein Zwilling dann, ne? Du musst uns trotzdem den Baum teilen. Bist du ein Doppelpack? Manche haben Sechspack da und manche haben Doppelpack woanders. Frag mich was. Sonst ist die Luftfeuchtigkeit dementsprechend. Wo kommt das denn her überhaupt, die Luft, meine Güte? Wie auf Koh Samui, nur für Ormesh, damit er sich ja wohlfühlt. Damit dann seine Haut nicht so austrocknet. Ja, Susanne. Austeria. Die Auster ist zu heute. Jürgen, das ist es hier. Nach so ein paar Talks, auf einmal sitzen sie alle nur da so rum. Das ist ja nichts Neues. Hängen in den Seilen und oder auf der Schaukel, fühlen sich verschaukelt, aber angenehm. Ja, gut. Noch eine Zen-Frage. Moment. Ramazen. Zen? Ramazen. Das finde ich gut, das kann man so ein. Wem folgt? Ich bin ein Ramazen. Ramazen. Wo ist Sammer denn? Wo ist Sammer denn? Wo ist Sammer denn? Wo ist Sammer denn? Wo ist Sammer? Verlebt? Verlebt? Verlagen. Haben wir hier auch Al-Qaida? Heißt ein Dorf hier? Sind nah dran. Fährt man immer durch. Vorbei. Da haben sie zuerst geguckt, aber hatten sie keinen gefunden. Die haben gegoogelt, da kam Stein. Ja, ja. Ich habe mir eine Drohne hingeschickt. Kurz mal eine Drohne. Ja. Ja. Frühstück mit Drohne. Ja. Damit er das Ei pellen kann. Ja. Da schwitzt er. Rudi, was macht der Ofen? Was? Schüre ihn. Oh ja, bitte in die Richtung. Bitte in die Richtung. Ich gucke nirgends mehr her nicht. Ja. Dann stelle ich mal eine Frage. Ja. Obwohl ich schon weiß, dass das relativ ist, aber ja, das ist ja wissen, das, was du dazu das sagst. Ist alles. Ja. Also eigentlich sind es zwei Dinge. Ein Lehrer, ich sage jetzt auch, den ich auch hatte. Sag den Namen. Der Moni. Wer? Moni. Aus Frankfurt? Ja. Ja, der war ein paar Jahre bei mir. Ja, das wusste ich noch nicht. Der war in Berlin öfter, war in Tirol. Mit Glatze. Ja. Er hatte aber auch, der war auch bei Sammerbahn, der war auch bei Madukla. Der war überall wahrscheinlich. Ja. Der hat vorher eingesammelt und dann. Er hat so eine Sammlung und dann sucht er sich die besten Stücke aus und verkauft die dann. Also so ein Punkt, wo er immer wieder so darauf hinweist, ist der innere Zeuge sein. Eben wenn jemand berichtet von dem, das einfach nur beobachtet. Der Reporter. Bitte? Der innere Reporter. Nee, Reporter. Für die Zeitung des Seins. innere Zeuge, das ist ja auch was sehr häufig so angesprochen wird. Kannst du auch Reporter nennen. Naja, so habe ich es noch nicht gehört. Aber ich sage jetzt mal Reporter. Da ist ein Täter, der bringt wen um und der Reporter ist einfach nur da, um sich seine sogenannten Leser zu unterrichten. Mhm. Aber er beurteilt das jetzt nicht. Oder doch? Oder Bildreporter? Doch, ne, lieber doch nicht Reporter. Monitor. Monitor fände ich schon wieder gut. Was zu diesem inneren Zeugen so. Ja, Schmarrn. Schöner Platz, aber nicht gut genug. Dass er nicht gut genug ist, das ist schon klar. Ja, es ist ein Vorteil, aber es ist der Scheiß, dass es da einen gibt, der einen Vorteil braucht. Ja, sorry. Es ist immer der, weil es einen Vorteil bringt, weil es ist ein Vorteil, der Zeuge zu sein, weil der Zeuge ist unberührt von dem, was passiert. Mhm. Aber das Unberührtsein bedarf halt einem, der unberührt ist von etwas anderem und das bestätigt die Getrenntheit. Und es ist deshalb ein Vorteil und ist natürlich ein Nachteil, weil du einer bist, der einen Vorteil braucht. Automatisch. Mhm. Also im Relativen könntest du sagen, ist ein Vorteil, aber im Absoluten Scheiß. Also es ist zu schön, um wahr zu sein. Es bringt auch nirgendwo hin oder einen Schritt weiter. Oder? Es hat damit nichts zu tun jetzt. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise, wie du dich wahrnimmst oder wie du dich erfährst. Aber diese andere Art und Weise, wie du dich erfährst, macht dich nicht besser oder schlechter. Mhm. Und das, was man denkt, das wäre jetzt ein besserer Standort, ist natürlich eine Idee. Also ein Phantom, was als Zeuge natürlich besser dran ist als Opfer oder Täter. Ja, es ist auch das Beobachten, nicht außen Opfer, Täter, aber in sich selbst auch. Opfer, ja, es ist ja der Zeuge, der ständig einfach denkt, er wäre nicht beteiligt. Er verharrt in einem Zeugebewusstsein, im Gewahrsein des Zeugen und ist nicht weder beteiligt noch nicht beteiligt. Also vollkommen unberührt von dem, was passiert. Hört sich gut an und jeder, ja, ich auch. Aber wenn es das wäre, wäre es was anderes nicht. Das ist das Problem. Also wenn es das wäre, dann wäre es was anderes nicht. Und wenn es das wirklich wäre und die sogenannte das Absolute müsste, nur wenn es das ist, könnte es das sein, was es ist, dann wäre es ein Scheiß Absolutes. Dann wäre es bedingt wieder an eine besondere Stellung. Aber du könntest sagen, im Traum ist die beste Stellung. Bitte? Im Traum ist die beste Stellung. Aber nur im Traum. Aber du wirst auch nicht verharren können, weil das möglicherweise bei was immer totalitärem Wenn es sein soll, wirst du der Zeuge sein, dich so erfahren. Aber wenn es nicht sein soll, wirft es dich als nächstes gleich wieder raus. Mhm. Und du bist sofort wieder im Geschehen. Mhm. Du musst auch wirklich absolut erstmal dich anstrengen, darin zu verweilen. Du musst absolut nichts tun. Du darfst absolut nichts tun. Mhm. Dich nicht bewegen, nicht rühren. Also vollkommen Abidance in diesem Zustand da. Das sehe ich nicht so. Doch, das ist so. In dem Moment, wo du da wenn du da drin verweilen willst, bist du wieder draußen. Ja. Also musst du ganz still sein, das ist ganz schön anstrengend. Mhm. Immer. Merkst du die Angestrengtheit? Ja. Und Fummelei, die da drin auch noch steckt? Fummelei, ja. Man fummelt im Nichtfummeln, also man fummelt als Nichtfummler oder irgendwas. Nein, also was man... Also das geschieht entweder oder das geschieht nicht. Keine. Wer hat da Verträge mit dem Scheiß? Welcher Händler hat da einen Vorteil, wenn er kein Händler mehr ist? Wenn er den Handel nur noch bezeugt? Ich frage. Naja, das ist wahrscheinlich auch dieses Hoffnung. Und natürlich dann werden die wieder sagen, ja, wenn du dann im Zeuge verharrst, dann verschwindet mehr oder mehr, löst sich deine eigene Geschichte auf und dann rutschst du dann automatisch in das, was du bist. Alles Schöne, was auch immer. Schön gesagt, schöne Falle aufgestellt. Und dann sitzt du natürlich da und denkst, ja, wann löse ich mich denn jetzt auf? Wann kommt es denn jetzt? Weil die Erwartung ist immer noch dann. Auch bei Ramanas mit dem Ding da im Gewahrsein rumstochern. Keine Garantie. Du wirst dich nie loswerden. Das hat er zu Anfang mal gesagt, das ist Gewahrsein. Hat er auch noch die Idee verfolgt. Wer stochert überhaupt? Welches Gewahrsein soll denn dann was verbrennen? Dieser Garde hat auch so angefangen. Scheinbar ist es immer so, dann, dass zu Anfang hast du noch deine sogenannten, weil dir, du hast irgendwas erreicht, was du dann denkst, ja, das möchtest du auch dir selber mitteilen, wie es geht, weil du denkst, du hast einen besseren Standpunkt auf einmal, weil du keinen mehr hast oder irgendwas, und dann möchtest du auch das gute Intention deinem selbst mitteilen, aber, und irgendwann fällt dir auf, es ist genauso ein Scheiß wie alles andere. Weil du nimmst es immer noch persönlich dann, das ist der Hauptpunkt. Das ist ein persönlicher Zeuge. Meinst du wirklich, die Wahrheit oder die absolute Existenz kennt sich als Zeugen mehr als etwas anderes? Und wenn es sich als Zeugen kennt, kennt es sich schon als Phantom. Alles, was getrennt hat, was du bezeichnen kannst, was getrennt von etwas anderem ist, ist Phantom. Also ein Phantomzeuge, der dann einen Phantomvorteil hat. Super. Und da sind Meister für da und Lehrer, dass dir die Karotte immer wieder vorhalten. Und weil sie denken, sie hätten was erreicht und möchten dir das auch geben. Da ist eine gute Intention da drin, aber auch eine gute Intention ist scheiße. Ist immer. Dann will einer einem anderen was verkaufen. Dumm gelaufen. Also, bring alle Meister um. Triffst du Buddha auf dem Weg, bring ihn um. Überhaupt ein Buddha, der dir sagen will, wie Buddha ist. Alles noch Margarine. Künstliche Butter. Ja, noch einer der Zeugen. Weil es gibt ja viele, auch Osho, oder? Die haben alle davon geredet. Alle den Scheiß da noch hingeklebt. Da guckt ihr ihn an jetzt. Jetzt verkauft er wieder Schmuck, der Zeuge. Jahrelang war er Zeuge, jetzt ist er wieder Schmuckverkäufer. Das können wir bezeugen. Nein. Das ist so eine Perle, sag ich dir. Also ich kann mich noch erinnern aus den Zeiten von Maharishi, das habe ich auch mal ein paar Jahre gemacht. Rishi. Viele Jahre, ja. Und da wurde immer gesagt, dass der Zustand von Wachschlaf eigentlich ein Indiz für kosmisches Bewusstsein ist. Das ist dann ja auch totaler Quatsch, ne? Ja, muss ja Quatsch sein. Welches Bewusstsein hat ein Indiz? Und welcher Detektiv erkennt das? Es muss ja so ein Detektiv da sein, der ein kriminelles Auge hat und ein Indiz für den Kriminellen. Was ist ein Indiz, ein Beweis? Sollten angeblich die Lehren aus der Bhagavad Gita sein. Ja, der baggert, das ist mehr so, wer baggert da im Baggerloch? Das ist der Maharishi, der baggert noch. Die Bagger-Gita, wie benutze ich meinen Bagger? Ja, wenn du mal ja von dem Tiefschlaf sprichst, dann habe ich gedacht... Aber das ist doch nicht der Wachtiefschlaf. Nein, aber weil ich eben halt dieses Wort Wachschlaf eben... Ja, es wäre ja der Wachtiefschlaf, wo du dein Gewahrsein dann in allem retten willst. Wachtiefschlaf? Ja, das wäre, wo die Wachheit auch im Tiefschlaf ist. Ja, genau. Ja, aber das ist dann, rettest du dein sogenanntes Gewahrsein... Ja, da das Ego noch ein bisschen schmeicheln. Es hört sich alles super an und man fällt immer wieder auf die Karotten rein. Was sollst du sonst machen? Es ist halt der Natur der Sache, dass du dem nächsten Händler glaubst und ihm das abkaufst. Weil du hast die Sehnsucht und die wird gefüttert werden. Und da ist einer, der sagt, deine Sehnsucht, wenn du das, dann ist die Sehnsucht vorbei. Und natürlich dein ganzes Streben geht dann in die Richtung. Und wenn ihr dann verspricht, da hört die Sehnsucht auf und da findest du dein Zuhause, dann ja, auf, lass uns alle gehen. Dynamisch in den Wachschlaf. Das war mal so das Schlafwort, ja. Oh, ich hatte schon ein bisschen Wachschlaf. Ja, mal ran. Ich dachte, du warst nur ein bisschen da. Ja, ein bisschen Wachschlaf. Das nennt man transzendentaler Mist. TM. Mahavashivashi-Yogi. Da war jetzt sein Stadtteil, da saß in Holland, dem jetzt alles gehört. Ja, der Inder, der mit weiß gekleidet saß, war da wie ein Fürst auf der Hühnerstange. Gibt's das noch oder ist das aufgelöst? Das gibt's noch, aber ist doch eine Ruine. Haben sie nicht fertig gebaut da? Bei Pune da, kurz vor Pune, ne? Da habe ich, vor ein paar Jahren waren wir da mal. Ich dachte, in Holland ist das eigentlich. Das ist was anderes, das ist Universum. Aber in Indien gibt's dann noch die größere Ding da. Da haben sie kasernenmäßig, das ist so, was auch immer, 100.000 Quadrat oder 50 Hektar oder so. Voll ja, mit. Die haben ja früher immer gesagt, wenn so und so viele Tausend die Sidi-Techniken machen, dann Gott. Die Weltfrieden und so weiter. Also für 1%-Effekt hat er ja immer. Das ist wie Eckhart Tolle auf der Flucht wieder. Oder wahrscheinlich von da gelernt. In der Schweiz haben wir nur ein irres Teil. Also verfällt auch langsam vor sich hin. Seelisberg, genau. Unglaublich schön. Also wir sind zufällig mal vorbeigekommen, da war eine Frau vor dem Haus und die hat, ich zeig's euch mal. Wahnsinn. Also was da auch an wo das Geld alles hingeflossen ist. Ne? Es gibt ja so viel Bericht, auch im YouTube kannst du bloß mal von Ex, die das gespendet haben und was sie dafür versprochen gekriegt haben und so. Ein paar Millionäre oder so. Die sind alle nicht so gut drauf. Die sehen ihr ganzen Gebäude jetzt zerfallen. Aber eigentlich ist das eine gute Belehrung. Ja, haben fast ganzes Geld verloren und jetzt rottet es vor sich hin. Da gab es so eine Doku von so einem deutschen Filmer. Und in Berlin haben sie da auch für so einen Wahnsinnsteil einen Grundstein gelegt. Und der kam dann mit so einer Pappkrone auf und einem weißen Gewand. Und der Grundstein war aber ein Styroporblock. Da habe ich schon gedacht, naja, wenn man so anfängt, dann... Das finde ich super. Das ist wie ein Mandala. Da ist das Haus schon wieder weg, bevor du es aufbaust. Das ist doch gut, das war doch witzig. Ja, aber das haben sie nicht dabei gedacht. Ja, das haben sie dabei gedacht. Da auf dem Grundstein hält nichts. Das finde ich schon wieder nicht schlecht. Es soll ja nicht wie die Hitler-Gebäude sein, die für ewig halten. Sollte. Naja. Das hieß früher immer noch diese Kurse Wissenschaft der kreativen Intelligenz. Das weiß ich noch, was auf Wikipedia ich davon mitgemacht habe. Also Käseintelligenz. Wissenschaft der kreativen Intelligenz. Ja, aus Käse, Käse kommt Käse. Kreative Intelligenz, Gott sei Dank. Ja, was man alles verkaufen kann. Ne? Aber man sagt immer, für jede, alles was du hast, was du verkaufen willst, jeden Morgen fünf Dumme wach. Mindestens, wenn nicht mehr. Aber so viel anderes gab es damals auch nicht. Ach, es gibt alle, da gab da immer was. Da gab es auch schon noch, da gab es. Was? Da gab es Nisargadatta, da gab es Ram, da gab es Jean Klein, da gab es, oh Gott, da gab es unendliche. Man muss doch nicht auf den Scheiß reinfallen. Was? Bin ich auf den Blödsinn reingefallen, wie immer. War krass. Nein, sie war ja mit ihm mal zusammen da. Auf mich ist sie ja nicht reingefallen. Bei mir kommt es ja zu spät. Wenn ich wirklich ein Meister wäre, dann würde sie eine halbe Stunde vorher sitzen. Bei denen mussten sie eine halbe Stunde vorher da sitzen. Da musste man ja den Regeln folgen und da durfte man bestimmt nicht. Das war ja. Oh, da durfte man fünf Stunden nicht pupsen. Geschweige denn schnarchen vor allem. Wenn nimmt mich denn hier an, das ist doch. Also wenn das hier. Ja, wir haben aber die Flugtechnik gemacht, das war schon lustig. Hüpfer. Ich mache auch öfter einen Abflug. Das hat einfach Spaß gemacht. Mach mal vor. Ja. Flick uns mal ein bisschen was vor. Kleiner Schmetterling fliegt uns vorbei. Haben sie die Anspannung der Links geübt und dann wie so ein Froschkonzert da. Und das überhaupt mal, wenn man beweisen muss, in welchem Zustand, um welche Energie, dann ist es schon bescheuert. Also wenn man darauf reinfällt, dann muss man schon ganz schön bescheuert sein. Ist wahr. Dass da einer versucht mit seiner energetischen, oder wenn einer so ein City-Meister, der mit seinen Cities dann versucht, oder Alibaba mit seiner Asche oder so. Es ist, ist schon ein Witz, dass einer drauf reinfällt dann. Ne? Aber guck an, wenn 100 Millionen zum Fußball jetzt wieder und drauf reinfallen, warum nicht dann auf Sai Baba? Oder Mahavashivashi Yogi, die Waschmaschine des Seins. Das ist der Laundromat. Elf Jungs? Plus zwei. Was? Plus 22, wenn überhaupt. Also sucht sich welche. Wir sucht sich einen von den Elfen, die gewinnen. Die Verlierer will sie nicht. Nein, ich bin treu. Ich auch in nimm doch gleich den Ball, der gewinnt immer. Der ist der Einzige, der ins Tor geht. Sie geht auch in die zweite Bundesliga. Die geht auch mit in die zweite Bundesliga? Ja. Da kennt sie keine Härte. So, hat noch einer einen Reinfall erlebt in seinem Leben? Oder mehr? Christa gibt damit an, dass sie nur einen Reinfall hatte. Nicht nur einen. Ach, nicht nur einen. Das nennen wir auch Reinfall von Schaffhausen. Der schafft einen. Ja, Susanne, wie fällt denn der Österreicher rein? Oder auf wen? Da gab es immer den, wie ist der Sex-Guru? Ah ja. Otto Mühl. Das ist von Gomera, oder? Nee, wen? Aber Gomera. Grace Gomera. Ja, der gerade eine große Ausstellung, große Retrospektive in Wien vor zwei Jahren. Nicht mehr? Haben sie rausgeworfen. Gefängnis soll er sein. Jetzt wieder? Oder war er jedenfalls? Wann? Nachdem er dort rausgeworfen wurde, aus dem Jahr. Dann hat er aber schon vor zwei Jahren eine große Ausstellung wieder in Wien und so. Das sind ja. Alle. Ja, war ja mit dem, ach Gott. Künstler können ja alles. Ein Schwein, ne? Ein Schwein, der Blumen. Das war der andere. Das ist der Nietzsche. Ja, die haben diese zusammen, der gehörte zu der Gruppe. Ja. Ich habe ja meinen Platon, der hat mir alle Geheimnisse verraten. Ja. Naja, okay. Sex hilft auch nicht. Hat er auch schon auch probiert. Vorübergehend. Vorübergehend. Ich schaffe eine kurzfristige Entspannung. Ja. Temporär. Und bei Guru Mai die blaue Perle gesehen? Ich? Ja. Nee, Guru Mai war ich nicht. Nee? Shanti Mai war es. Shanti Mai. Die hat mehr. Blaue Perle? Nee, bei Guru Mai sieht man die blaue Perle. Bei Shanti Mai sieht man ja nur das Envelope, was man ihr hinterher geben muss. Ich hätte nur nachher kassiert, bei dir vorher. Und mit Namen drauf. Ja. Damit sie weiß, wer wie viel gegeben hat. Das ist echt ein Gott, oh Gott. Das ist jetzt ein totaler Konkurrenzkrieg da oben, ne? Ja, weil er gestorben ist, ja. Ja, und das noch einer. Ja, beide. Und jeder will den anderen rauswerfen. Ja. Wer ist jetzt der richtige Nachfolger? Wer sitzt auf dem Thron? Haben sie da Waffen gefunden? Da kam die Polizei, habe ich gehört, und haben sie da Waffen gefunden im Ashram. Ja, das ist normal im Ashram. Das war bei Osho auch. Kanonen, ja. Cruise Missiles. Nicht sehr viel. Um es deutlich zu machen. Ja, ich meine, wenn schon. Ne? Guck an, er war der Geheimdienstchef bei Osho da. Ja, ich habe am Joystick gesessen. Du hast bei Osho vorm Joystick gesessen. Ich dachte, der war nicht schwul. Ich habe vorm Joystick gesessen. Oben Lachgas, unten Prakash. Besser so als umgekehrt. Ja, wenn es oben Prakash und unten Lachgas, das hilft nicht so. Langsam kommen die Geheimnisse hier raus. Oh, oh. Naja. Was will denn die Dame da? Naja. Hier ist it's closed now hier. Seitdem sie einen großen Umschlag mit dem Namen drauf. Kleinen Umschlag mit dem großen Scheck. Was ist besser? Großer Umschlag mit Watte. Watte. Ja, noch Fragen, noch irgendwelche Gurus, die wir. Ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann sagst du eigentlich, kann man nichts erüben. Es gibt nichts zu erüben. Doch, man wenn kann. Wenn man übt, dann übt man nur so lange, bis auch Übung. Kommt drauf an, für was du übst. Wenn du Weltmeister im Reckspringen oder im Turmspringen werden willst, dann musst du schon mal üben. Ja, schon. Bloß, um zu werden, was du bist, gibt es nichts zu üben. Da gibt es absolut keine Übung. Das heißt, das kann man nur aus. Das Beste, da gibt es. Soll man da üben? Also ja und nein, man kann üben für alle relativen. Zum Beispiel der Zeuge sein, da kann man für üben. Da kann man Übungen machen. Aber für das, was es wert ist zu sein, da gibt es keine Übung. Also für die Qualität dessen, was du bist, da gibt es kein Üben. Weil du das bist, gibt es alle Übungen, aber nicht durch die Übungen wirst du zu dem, was du bist. Das geht nicht. Lalala. So. Und durch diese Übung, mein Heimatding zu den Zeugen, da könnte man im relativ etwas mehr Ruhe. Wenn es sein soll. Wenn es sein soll, soll es passieren. Kann trotzdem was sein, was dann vollkommen aus der und das kann den nächsten Momenten der Elefant dich wieder aus der, mit einem Blasen aus dem Takt bringen. Hat man nicht unter Kontrolle. Es hat nie einer irgendwas unter Kontrolle gehabt. Ja, ja. Du hast nicht, du kannst nicht, kannst deine Haare nicht wachsen lassen. Hm. Genauso deine Gedanken, es sind deine Haare, die wachsen von allein. Hm. Versuch mal deine Haare. Da musst du schon ganz schön Chemie benutzen. Genauso um die Gedanken aufzuhören, da musst du schon ganz schön chemische Keule. Irgendwas üben. Naja. Nee, du hast, wenn die Tote, also der nächste Moment ist nicht erlaubt, dass du überhaupt dein Augenzwinker hast. Dann wirst du nie wieder mit deinen Augen zwinkern, wenn es nicht sein soll. Genauso wenig wirst du dich als Zeuge erfahren, wenn es nicht schon da ist. Aber das wird eben das, was du bist, nicht vermehren, nicht vermindern. Und eben, wenn du dir vorstellst, eben das zu sein, was einen besonderen Umstand braucht, um zu sein, dann bist du halt dieses Phantom, was die Vorstellung hat, dass es etwas Besonderes braucht. Das nennt man die Hölle. Weil in der Hölle gibt es Besonderes, da ist man apart. Da ist man ein besonderes Wesen, was einen besonderen Umstand braucht. Da ist natürlich das Zeugebewusstsein, ich der besondere Zeuge wieder. Und alle kann anderen auch sind. Die Gedanken, also muss man sie nicht stoppen, sondern eben wahrnehmen und ist auch scheiße. So wichtig nehmen. Ja. Das wäre die Übung. Dafür nimmt man sich selbst aber umso wichtiger. Ja, ja. Der die Gedanken nicht wichtig nimmt, ist dann am wichtigsten. Ja, ja. Also der nichts mehr wichtig nimmt, das ist dann der Wichtigste. Der Wicht. Und es braucht diesen Wicht, der sich wichtig nimmt. Und wenn er sich dann nicht mehr wichtig nimmt, dann nimmt er sich damit, indem er sich nicht mehr wichtig nimmt, richtig wichtig. Weil er hat es dann geschafft, sich nicht mehr wichtig zu nehmen, der Wicht. Du kommst aus dem Wicht nicht raus. Es ist nun mal der Wicht, dieses relative Ich, was als das du dich erfährst, ist ein Wicht. Im Verhältnis zu dem, was das Leben ist, ist dieser Lebendige ein Wicht. Der Lebendige, dieser Wicht muss sich wichtig nehmen, der braucht ein Gewicht, um überhaupt zu sein. Und wenn es gar nicht anders geht, dann nimmt er auch das Nicht-Wichtig-Sein als Gewicht. Das reicht ihm auch. Das ist sein Hallo wichtig. Der Witz muss witzig sein. Von wichtig dann zu witzig ist dann schon mal. Ganz genau, ja. Er ist schon von vornherein ein Witz. Man gut, dass keiner weiß, dass er Rumpelstilchen heizt. Und will immer das Baby klauen. Ja, ja. Das verstehst du jetzt nicht. Muss man auch nicht verstehen. sobald du ihn kennst, hat er keine Macht mehr. Okay. Sobald du ihn erkennst, als was er ist, hat er keine Macht mehr. Aha. Sobald du siehst, das Phantom und die Natur des Phantoms ist immer was, braucht immer irgendwas. Mhm. Hat eine Notwendigkeit, immer irgendetwas, was es braucht. Wenn du erkennst, weil das zu sein, was eben das, was das Phantom erkennt, kann nicht das sein, was Phantom ist. Wen kümmert es dann? Und du kannst das Phantom nicht abschaffen, weil das Phantom erleben ist, sobald du wach wirst, erlebst du dich als Phantom. Du kriegst das Phantom nicht weg. Und es gibt nur das Phantom, was dich gibt. Aber dich gibt es mit und ohne Phantom. Das ist alles. Also deine Natur ist nicht bedingt an einer Anwesenheit oder Abwesenheit eines Phantoms. Und doch kannst du dich nicht anders realisieren als durch die Anwesenheit eines Phantoms, eines Phantomschöpfers, eines Phantomintellekts, der dann intellektuell versucht sich oder auch Gefühl oder was auch immer dann versucht, sich zu kennen. Das Bewusstsein, das ist das Phantom. Das ist das Verrückte. Du denkst, das Bewusstsein, es ist irgendwas. Auch das kosmische Bewusstsein ist Phantom. Alles, was wechselt, alles, was verschieden sich zeigt, ist Phantom. Das Bewusstsein ist manchmal ein kosmisches, manchmal ein nicht-kosmisches, ein Wahrsein, ein höheres, ein tieferes. Alles das ist Phantom. Nur Phantom hat Levels. Phantom hat Anderssein. Also lass das Phantom basteln und fummeln. Du kannst eh nichts machen. Das ist möglicherweise die Art und Weise, wie du dich realisierst. Du kriegst den Scheiß nicht weg. Du kannst dich einfach nicht verlassen und du realisierst dich halt als Bewusstsein, was sich ständig wandelt oder auch manchmal sich nicht wandelt, aber auch das Nicht-Wandelbare ist getrennt von dem, was sich wandelt. Es kann sich nicht anders erfahren als getrennt. Und schon das Bewusstsein ist getrenntes Sein. Weil Bewusstsein ist getrennt vom Unbewusstsein. Also schon im Grundlegend gibt es da zwei. Ja. Ja. Was ist denn mit den Gesetzmäßigkeiten? Auch, ja, das ist die erste Gesetzmäßigkeit. Da, wo es Bewusstsein gibt, gibt es auch das Gegenteil von Unbewusstsein. Das ist die erste Gesetzmäßigkeit. Ein absolutes Gesetz. Und alle anderen kleinen Gesetzmäßigkeiten entspringen dem. Gut und Böse und die ganzen Naturgesetze, alles das kommt aus diesem ersten Grundgesetz. Du kannst dich nicht als das erfahren, was du bist, das ist das erste absolute Gesetz. Es gibt nichts Zweites. Und wo es nichts Zweites gibt, gibt es auch keine Erfahrung vom etwas Ersten. Vollkommene Abwesenheit von einer Anwesenheit. Das ist das absolute Gesetz. Und dann fangen aus dem absoluten Gesetz, wenn sich das realisiert, es sich in allen relativen Gesetzen. Und das erste grundlegende Gesetz dann ist, es realisiert sich in Zweiheit. In Anwesenheit und Abwesenheit. Das sind die ersten beiden grundlegenden Wesensunterscheidungen. Wo Wesen sich in Anwesenheit realisiert und in Abwesenheit. Aber Wesen ist immer Wesen. Anwesen, Abwesen. Aber an und ab. Bewusst, unbewusst. Das sind die Arten und Weisen, wie du dich grundlegend realisierst. Aber das Wesen ist deshalb nicht erfahrbar. Es erfährt sich als Anwesenheit oder Abwesenheit, aber als das, was es ist, nie. Und wenn das schon keine Erfahrung von Wesen ist, das sind alle anderen Sachen, die daraus entstehen, einfach nur wie ein Baum mit vielen Früchten, mit vielen Blättern. Aber vom Grunde auf, die Wurzel ist immer Zweiheit. Und das wirst du nicht abschaffen können. Du kannst dich also nur in der Hölle von Zweiheit erfahren. Und du bist das, was sich nicht erfahren kann. Du bist halt die Realität, die sich realisieren muss, ob sie will oder nicht. Das ist deine Hilflosigkeit. Wie kannst du dir entkommen? Und wenn du das bist, was du bist, realisierst du dich nun mal halt in Zweiheit. Oder als durstiger Prakash. Wenn es ganz schlimm kommt. Was soll man machen, ne? Hilflos. Dann entschuldigt man sich auch wieder. Dann muss man sich entschuldigen, weil man hat Schuld. Man weiß, man hat Schuld. Dann muss man sich auch entschuldigen. Das reicht für den Mittelstrahl. Ja, der Mittelstrahl geht wieder eintrinken. Ich meine, ich sitze hier und weise darauf hin, dass du dir nicht entkommen kannst. Und egal, ob du jetzt als Zeuge oder als Arsch da vorne oder irgendwas erfährst, wen kümmert's? Das macht dich nicht mehr oder weniger. Du wirst immer wieder auf diesen Marktplatz der Ärsche kommen. Und ob du dann der Zeugearsch bist oder hier vorne der materielle Arsch. Also um Geld, es geht um Handel, weil das ist auch dran. Du willst ja auch da dein absolutes Geschäft im Gewahrsein aufmachen. Du willst dich ja verpissen. Du willst dein Geschäft da hinten machen, nicht hier vorne. Du willst einer sein, der nicht mehr pissen muss, der keinen Körper mehr hat, der nur noch Geist und Gewahrsein, das ist ja sich verpissen wollen. Ne? Piss off. Das ist jede Art von Meditation, jeder, der meditiert, will sich verpissen. In einen Umstand, wo er nicht mehr pissen muss. Wo er keinen Körper mehr hat, wo nichts mehr wehtut, wo ihm nichts mehr stört. Man nannte sie, bis heute nannte man sie Meditierender. Von jetzt an sind sie Verpisser. Da waren sie schon immer. Ich verpiss nicht mehr. Das nennt man nicht mehr Aschram, sondern Arschram, da will die, wo die alle Verpisser sich treffen. Stuhlgang. Der heilige Stuhl da hinten. Was? Ist auch weder gut noch schlecht, oder? Es ist alles scheiße. Alles schlecht. Im Verhältnis zur Gutheit ist alles schlecht. Alles das ist Ignoranz. Es ist alles nicht das Wissen, nach dem du strebst. Alles, was sich als zwei zeigt, kann nicht Wissen sein. Also nicht das, was, nachdem du dich sehnst, nach der Absolutheit deiner Natur, nach dem absoluten Zuhause, wo das ist, wo zu, was zu Hause ist, aber gar kein Zuhause kennt. Also alle Zuhause, die du kennen kannst, sind relative Zuhause. Anwesenheit ist relativ und Abwesenheit ist relativ. Also wenn im Anfang schon relativ Erfahrung ist, wo soll das denn noch hinführen? Am Anfang war zwei, am Ende sind zwei, aber vor, während und danach bist du, was du bist. Das kennt weder eins noch zwei. Wie ist das mit dem Tod? Da fällt auch nichts weg. Da fällst du auf den heiligen Stuhl zurück und dann hast du wieder Stuhlgang vor, dann bist du den nächsten gangbaren Körper davon erfährst. Das hört sich ja irgendwie nach Wiedergeburt an. Nachgeburt. Neues Nachgeburt. Also die Nachgeburt sucht sich wieder was Neues. Ja, was nach der Geburt ist, vor der Geburt. Ist wie beim Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Warum nennt man es Nachgeburt, Vorgeburt? Es ist nicht Wiedergeburt. Es wird ja nichts wiedergeboren. Es ist ja von vornherein nichts geboren worden. Also gibt es auch keine Wiedergeburt. Es gibt nur Nachgeburt ist Vorgeburt. Also du bist nach dem Tod ein nach dem Tod Nachgeburt. Eine Nachgeburt. Die Nachgeburt wird so, ist die vor der Geburt und während der Geburt und nach der Geburt. Gebäre sich, wer kann. Du wirst schon auf der Bahre geboren. Mit das hat ja gesagt, zwischendrin gibt es einmal den Palaya-Zustand. Wer sagt das? Steiner. Was gibt Palaya? Palaya, da sitzt Palaya. Dann wissen wir, hey, du bist. Jetzt fragen wir mal Palaya, ob das stimmt. Sein Name ist Palaya. Ja. Was ist das für ein Zustand? Er ist also. Ja? Jetzt siehst du mal den Palaya-Zustand. Das sieht ja also aus. Wie ist es denn in Pralaya? Oh, ich sag dir, super. Das kann sich so. Als Nachgeburt der Vorgeburt. Er ist die Nachgeburt so der Vorgeburt. Nein, nicht Nachgeburt und Vorgeburt. Was denn? Dazwischen, Pralaya. Ist doch dazwischen. Nein, ist nicht dazwischen. Nee, das ist bei den Hindus ist es der Zustand, wenn das Universum nach dem Urknall des Universums sich entfaltet, irgendwann kollabiert es wieder in sich und dann ist nichts. Und dieser Zustand von nichts, der den Keim des nächsten Yugas in sich trägt, ist Palaya. Wow. Was ist das? Ganz Palaya. Die denken in anderen Dimensionen. Ja, man kann es so, man kann es ein bisschen größer denken oder ein bisschen kleiner denken. Aber das ist so, wie Gott im Augenblick alles schafft und indem er sich wieder in sich selbst ruht, alles vernichtet und im nächsten Augenblick wieder alles schafft. Ist aber kein Zustand, das ist dein Wesen. Das bist du hier und jetzt, das ist kein Zustand. Ist halt kein Zustand. Das ist die Abwesenheit. Abwesenheit und Anwesenheit. Da ist Gott abwesend. Das ist dann Pralaya, da wo Pralaya gar kein Pralaya kennt. Das ist die Abwesenheit. Ja, aber dann kommt aus der Abwesenheit wieder die Anwesenheit. Aber also ist das auch nicht ein Zustand, sondern es kannst du sagen, das Wesen ist, da fährt sich in Abwesenheit und dann wieder in Anwesenheit. Ja, aber da fährt sich nicht. Ja, und? Wie jede Nacht, das ist der Tief-Tiefschlaf, genauso. Ist ja nichts anderes. Wo du nichts von weißt. Wo es auch keinen gibt, der das wissen könnte. Wo es weder Gott gibt noch nicht gibt. Das ist jede Nacht deine Natur. Und hier ist die Natur die gleiche. In der Anwesenheit ist das Wesen nicht verschieden wie in der Abwesenheit. Du bist das halt. Und das Wesen kann sich selbst nicht verlassen, weil du das Wesen der Anwesenheit und das Wesen der Abwesenheit bist. Also sei, was du nicht sein kannst, fertig. Da gibt es kein Entkommen. Kein Rein, kein Raus. Pralaya an, Pralaya aus. Ja? Ich lege mal einen Schalter und dann immer mal Pralaya und ja. Machen wir wieder an. Morgens knipst er sich an und abends knipst er sich aus. Knips, knaps. Ist alles so einfach. Ich wollte halt nochmal was sagen. Was? Nein, doch, weil wir auch gerade, er hat was das wahrscheinlich ausgelöst in dir, weil er da jetzt sitzt als lebendes Beispiel von Pralaya. Sonst gehst du zu weit. Ja. Aber das Schöne, wenn man Pralaya ist, dann kann man mit dem nicht prahlen. Weil da gibt es ja nichts. Da kann man nicht mit prahlen, weil das ist ja eh alles. Ist ja eh alles Pralaya. Gibt ja da kein Level drin. Gibt ja nicht, dass ich bin jetzt mehr Pralaya als du. Das gibt es dann nur bei prallen Eiern. Die sind dann mehr oder weniger prall. Aber nicht als Pralaya. Weil ein Pralalaya. Abwesende Eier, anwesende Eier. Eieiei. Als abwesend das prallste Ei überhaupt und als anwesend verschleudert er eben das, was er als abwesend. Die absolute Potenz verschleudert sich in der Impotenz hier. Ja, das Sein hat doch schönen Humor, finde ich. Mit ihr seinen Namen und so. Das ist so wie Mahatma nicht. Erfahrung. Das ist genauso. Mahatma-Erfahrung, Mahatma nicht Erfahrung. Darum ist man Mahatma. Makamma nicht. Wenn man die keine wegstellt, geht's immer. Ja, noch irgendeine. Wir haben einen schönen Namen hier. Ich habe das, also, wo ich immer noch misshakt, aber ich weiß ja, verstehen kannst du jetzt nicht, aber mit der Abwesenheit und der Anwesenheit, dann ist das ja die grundlegende Dualität. Ja, und du erfährst dich in grundlegender Dualität, als An und Aus. Mhm. Ja. Und hinter dieser Abwesenheit, Anwesenheit... Da hinten gibt es nichts. Absolute. Da hinten gibt es nichts. Es gibt da hinten nichts. Es ist die absolute Abwesenheit und die absolute Anwesenheit. Da gibt's dahinter gibt es nicht etwas Absoluteres als das. Also ich habe irgendwie noch im Ohr, wie du mal gesagt hast, dass so dein Erlebnis da in Tirol geschildert hast und du gesagt hast, das erkannt, dass du noch dahin erkennst. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich mit und ohne bin, dass auch das Licht noch eine Illusion ist. Ja. Ich habe nie gesagt, dass ich davor dahinter bin. Ich habe gesagt, vor, während und danach. Mit und ohne Licht. Mit und ohne. Und dann macht man dann... Mit Abwesenheit, ohne. Ich bin in der Anwesenheit, ich bin in der Abwesenheit. Mhm. Also das, was ich bin, braucht keine Anwesenheit von Licht. Aber ich erfahre mich halt... Ich erfahre das Licht... Und ich erfahre die Abwesenheit von Licht, aber ich brauche nicht das Licht, um zu sein. Ich bin also auch nicht das Licht, was meine Natur ist. Sondern ich bin das Wesen des Lichts, was gar kein Licht kennt. Und wenn ich Licht kenne, kenne ich es. Und wenn ich es nicht kenne, kenne ich es nicht. Weißt du, da kommt der Plastikmann. Aber es sind Hinweise auf das, was du bist, was die Anwesenheit ist, was die Abwesenheit ist. Immer absolut. Du kannst nicht halb an, halb aus sein, aber das möchtest du gern. So als Zeuge. Nicht ganz hier, aber auch nicht ganz weg. Oder wie? Darum ist es alles Schmarrn. Nicht ganz da und nicht ganz weg. Dazwischen. Inzwischen, im Gap. Und wer soll das sein, im Gap? Und wenn du das in der Hand vorne hast, dass ja, so doch Großteil des Tages in, wie hast du gestern Abwesenheit, man ist die Abwesenheit in der Anwesenheit. Es ist keine Einheit. In der Abwesenheit. Man ist die Abwesenheit in der Anwesenheit. Man ist abwesend anwesend. Mhm. Es ist keine Einheit. Es ist ja gar keine Erfahrung. Du kannst ja nur hinterher darüber sprechen. Du kannst gar keine Erfahrung sein. Dann können andere sagen, wie es war. Aber du warst doch gar nicht da. Das ist gar keine Geschichte da drin. Das ist keine Einheit. Braucht man gar nicht zu benennen. Das ist einfach nur abwesend in der Anwesenheit. Du bist das Wesen, was kein Wesen kennt. Und dann... Und bist anwesend in der Abwesenheit, jede Nacht im Tief-Tiefschlaf. Sei einfach das, was du nicht nicht sein kannst, fertig. Das braucht kein Zeugebewusstsein. Blödsinn. Also ich bin das Wesen, was das Wesen nicht kennt, aber es ist gut, diesen Wicht zu kennen. Was zu kennen? Diesen Wicht, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber es braucht einen zweiten Wicht, der den Wicht kennt. Aber mir hast du nicht vorhin gesagt, es ist gut, den Wicht zu kennen? Nein, sich als das zu kennen, was mit und ohne Wicht ist. Das hier wiederholt mich ständig, weil ihr das so hören möchtet, wie ihr das gerne hättet. Wenn ich versuche, mir dieser alte Spruch, der bei im Orakel steht, von Delphi, kenne dich selbst. Ja, kenne dich selbst als das, was ich nicht kennen muss. Ja, es ist halt ein Vor. Es ist immer ein Paradox. Ist auch das. Der ganze Spruch, ich dachte, der heißt nur, erkenne dich selbst. Ja, aber das heißt es aber, wenn du fortfrisch, erkenne dich selbst als das, was ich nicht kennen muss. Aber dort steht nur, erkenne dich selbst. Ja, aber das, da, die haben die zweite Tafel weggemacht. Da war ein Meister auf einmal, der dachte, er wollte, mit dem kann ich nichts verdienen. Das muss ich einfach so stehen lassen, damit noch einer denkt, wo ich ihm sagen kann, was er kennen muss. Wo würde der Meister bleiben? Wo würden die Meister übrig bleiben, wenn erkenne dich als das, was ich nicht kennen muss? Dann kann einer da 1000 Jahre sagen, ich kann dir zeigen, wie du dich kennen kannst. Du sagst, ach, mach doch. Fummel doch. Das Problem ist irgendwie, dass man versucht, verstandesmäßig zu fassen, aber der Verstand schafft es nicht. Da kann ich dieses Koran lösen, der Verstand doch nicht. Da, wo du der Verstand bist, gibt es ihn nicht mehr. Also die absolute Lösung ist, das zu sein, was der Intellekt ist und keinen zu haben. Und der Intellekt versteht sich von selbst, der braucht sich gar nicht zu verstehen, weil er Intellekt ist. Ja, aber wenn ich den Verstand benutze... Ja, wenn du einen Intellekt hast, ist scheiße. Also ein Intellektueller ist ein Scheißer. Ja, der will sich innen auch noch lecken. Intellektueller. Der will sich innen kennen und leckt sich... Intellektuell. Ella. Und das mit, dann will er noch messen, mit Ellen messen. Intellektueller. Als wenn der Intellekt messbar wäre. Das ist halt dieser Wahnsinn. Bewusstsein möchte sich messen. Es möchte sich kennen. Es möchte seine Dimensionen kennen. Und schafft sich alle diese Dimensionen, um sich, den Versuch, sich zu kennen. Aber schafft es nicht. Wer kann jemals das Ende des Licht Shivas finden? Das ist ja der Wettkampf in Indien, wo diese zwei Götter, der eine hat beschissen hinterher. Er hat gesagt, ich habe es gefunden. Und dann haben sie ihm dann nur einen Tempel gibt es in ganz Indien. Wer war das? Brahma? Ja, du musst schon mal bescheißen. Und dann, wenn du jetzt denkst, du kennst dich, weil dann damit denkst du, du hast das Ende des Lichts gefunden hier. Das ist hier. Wenn du dich kennst, scheinst du, du hast dich ja gefunden. Und damit bescheißt du dich selbst. Moment für Moment bescheißt du dich, wenn du dich kennst. Auch wenn du dich als Zeuge kennst, bescheißt du dich. Egal als was du dich kennst, du limitierst dich. Und bescheißt dich sofort. Egal als was du dich kennst. Sogar als wenn du dich sagst, ich bin das Absolute, begrenzt du dich. Ja, wenn das schon eine Begrenzung ist. Da husten wir noch allen nass. Ja. Ich habe noch eine Frage. Wenn du sagst, die Zukunft ist schon geschrieben und wir haben keine... Die ist nicht nur geschrieben, die ist unverrückbar. Ja, aber dann gibt es doch eine Bestimmung. Es ist alles bestimmt... Und keinen interessiert. Das höhere Selbst, aber ich möchte das höhere Selbst bestimmt das nicht. Welches höhere Selbst soll den Scheiß bestimmen? Wenn es ein höheres Selbst gäbe, den Scheiß bestimmt, dann würde ich das höhere Selbst sofort in die Kläranlage werfen. Wenn das bestimmen würde. Das kann ich sagen, dann haben wir überhaupt kein Mitspracherecht. Du kannst zur Urne, darum heißt es doch Wahlurne. Warum nennen sie das überhaupt Wahlurne, wenn nicht alles Tote sind, die da wählen gehen? Das nennt man Wahlurne. Alle Stimmzettel gehen sofort in die Urne, werden verbrannt. Wahlurne. Ja, das Sein nennt es nicht umsonst Wahlurne. Da ist eine Leiche, die eine Leichenwahl abhält. Und sofort Asche. Und für was gehst du wählen? Für Asche. Weil du es ja nachher mehr Geld haben oder weniger Steuern zahlen. Dafür gehst du zur Wahl. Wahlurne. Also mache ich am besten gar nichts. Geh doch hin zur Wahl. Denk doch, du stehst morgens auf, weil du aufstehen möchtest. Ja. Weil es wäre nicht besser, wenn du jetzt aufstehst. Ich stehe jetzt auf, ich will aber gar nicht. Das Sein lässt mich jetzt erheben. Ich gehe jetzt, das Sein möchte, dass ich zur Toilette gehe. Ich akzeptiere jetzt, wo immer ich hin soll. Ich habe ja keine Wahl. Ich sitze jetzt auf dem scheiß Toilette. Ich habe ja keine Wahl. Ich sitze in Bombay immer mit den Nichtwählern da. Da gibt es immer Non-Dua-Chip, dann sitzen jetzt alle Non-Dua sitzen da jetzt. Die Nichtwähler. Es gibt die Wahllosigkeit, aber da wird jeder dann ein Nichtwähler. Ich wähle ja nicht. Ich habe mir das nicht gewählt. So als Entschuldigung. Also jeder nimmt es dann persönlich und möchte dann auch einen kleinen Vorteil haben. Und wenn ich dann eben der Nichtwähler bin oder der Nichthandelnde, dann bin ich friedlicher. Und vollkommen entschuldigt für das, was ich für einen Scheiß ich baue. Und wenn mich dann einer dafür bestraft, dann hasse ich ihn dafür, weil er müsste eigentlich wissen, dass ich das nicht war. Ich habe so eine Richterin in Wien, die kommt immer zum Talk und die war bei Balsiker länger und hat dann das verstanden, dass es da keinen Handelnden gibt. Also auch kein Dieb, kein Mörder. Und es muss trotzdem noch die Mörder lebenslänglich hin. Und du musst dann die Diebe oder Schwerverbrecher da 10, 20 Jahre in den Bau stecken. Und sagt, ich weiß doch, die haben es nicht gemacht, das Sein hat sie. Und ich muss sie dann verurteilen. Karl, was soll ich machen? Ja, gib ihm 20 Jahre mehr. Weil es jetzt das Bewusstsein wurde, dass er das eh alles gemacht hat. Und ob das Bewusstsein dann im Gefängnis sitzt oder zu Hause bei Erna und anhören muss, was es wieder nicht gemacht hat. Ich finde das so schwierig in der Anwendung im Leben. Also ja, die wollte das anwenden, das war ihr Problem. Die wollte Richterin sein, aber verstehen, dass es da keine Täter gibt. Aber weiter Richterin sein. Und das war ihr Grundlegendes, ja, das hat sie zerrissen. Ja, ich sage, seitdem aber sie mich kennt, gibt es ja den Leuten, kann es ein Jahr mehr sein? Ein bisschen lustiger oder ein bisschen weniger. Der nimmt es nicht mehr ganz so tragisch. Oder auch doch. Aber das Bewusstsein tut eher. Also es hat nie was gemacht, aber macht alles. Das Paradox kannst du. Du schmeißt immer das Bewusstsein in ein Gefängnis. Nämlich das in ein Gefängnis, was in gar kein Gefängnis passt. Und wenn es sein soll, dann sitzt halt. In Amerika sitzen 10% der Bevölkerung im Gefängnis. Und 10% bewachen die. Das sind schon mal 20% weg. Und dann wundert man sich, dass sie nur 6% Arbeitslose haben. So macht man seine Statistik. Ja, 3% mehr. Man muss das wirklich mal, und wenn in Spanien 20% Arbeitslose, dann sind die noch 20% besser dran als in Amerika. Verrückt, ne? Nach deiner Rechnung bräuchte man nur noch 3% mehr im Knast sitzen, 3% mehr Bewachung, dann hättest du die Arbeitslosigkeit weg. Dann mach doch mal. Verbrech doch mal was. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Spart Spannung. Wie viel sind in der Schweiz? 3-4% Arbeitslos? Und im Gefängnis? Viele. Aber nur Ausländer. Die Ausländer, ich weiß nicht. Nur die Zigeuner und die Rumänen und die man nicht haben will, die werden dann gleich abschiebehaft. Die Deutschen. Die Deutschen, die jetzt ab im Knast. Das geht nicht. das geht nicht, dann kommt die Bundeskanzlerin. Und wer will die schon im Land haben? Nur niemals die Deutschen. Sagt ihr bösen Schweizer. Wenn, dann machen wir euer Steuerabkommen nicht mit euch, wenn ihr uns noch mehr ärgert. Dann sind eure Banken wieder bankrott. Und alle Deutschen ihr Geld abheben müssen, wenn wir sie jagen, über die Grenzen von der Schweiz hinweg. Und die Schweizer, nein, nein. Wir lieben euch alle. Wenn es um Geld geht, dann... Jo, jo, wir haben ja nichts gesagt. Schon ganz still. Habe ich nämlich der Schweizer Seele direkt in ihre Seele geschaut. Dann ist auf einmal doch das Loch im Käse uns wichtig. Na gut. Ja, wo waren wir beim Geschäftssinn? Nee. Aber es ist natürlich auch ein Konzept, Wahl oder Nichtwahl oder ob die Zukunft schon gibt oder nicht gibt. Es interessiert nur diesen Wicht da vorne. Also der morgens wach wird. Und das könntest du jetzt auch verstehen, das kannst du auch begreifen, aber dass du es verstehen und realisieren kannst oder kennen kannst, das wirst du wieder vergessen, früher oder später. Wahrscheinlich ist das Schlimme daran, dass man keine Kontrolle hat. Dass man nicht wollen kann, was man will, schon gar nicht. Nein, dass man das wie nicht unter Kontrolle hat. Ja, aber es ist doch der Anfang. Du kannst nicht wollen, was du willst. Und ob du jetzt Kontrolle willst oder nicht Kontrolle willst, das kannst du niemals wollen. Ja, aber wir Schweizer kontrollieren ja alles. Ja, das ja. Das ist dann so schwierig. Aber für die Deutschen ist es einfacher? Nicht ja, die Schweizer. Die Franzosen? Wer ist denn mal... Wie kriegt man diese Kontrolle weg? Keine Ahnung. Also, alle an der Wand und abschießen. Du willst jetzt eine Lösung, ich gebe dir eine Lösung. Alle auf den Großglockner in Österreich und alle Österreicher in der Schweiz. Eine dumme Lösung kann man ja anbieten. Weil alle Lösungen sind dumm, egal was du sagst. Kannst auch eine total bescheuerte. Die ist auch weder schlechter noch besser als alle anderen. Versuch Lösungen. Etwas zu lösen, was gar nicht zu lösen geht. Das ist doch der Löser, Christus. Jesus am Kreuz ist der Löser, der dich davon erlöst, dass du dich erlösen kannst. Auch er konnte sich nicht lösen von der Welt. Er ging ins Totenreich und kam wieder und konnte nicht weg. Er war das. Es gibt keine Erlösung. Der Versuch, dich davon zu erlösen, der Idee, dass du dich erlösen könntest. Das ist doch Jesus, der zu Christus wird, den Unerlösbaren. Du kannst dich von dir selbst nicht lösen. Das ist das ganze Symbol der Kreuzigung. Du wirst ans horizontal zeitliche, ans vertikale geistige und ans Herz genagelt. Ans Gewahrsein an den Vater. Und du bist das. Wenn er sagt, oh, jetzt hat der Vater mich noch verlassen, wahrscheinlich Gott sei Dank. Auch die Idee von Vater hat ihn verlassen. Die Idee von Zeit hat ihn verlassen. Die Idee von Geist hat ihn verlassen. Alles hat ihn verlassen. Er war von allen guten und bösen Geistern verlassen. Und war immer noch das, was er ist. Und dann noch ins Herz gestochen, sogar in das Herz gestochen. Ausgeblutet wie ein Schwein. Auch die Pumpe hilft nicht. Und trotzdem war er noch da und kommt wieder als Christus. Marschiert dahin und geht nach Indien hinterher und sitzt in der Höhle irgendwo. Ich habe bestimmt 3 Höhlen gibt es in Indien, wo sie sagen, da hat er gesessen. Da war Rishikesh im Norden, da gibt es auch eine. Da aber hat Christus dann gesessen und hat gewartet, bis Maria nicht mehr ist. Oh, oh, oh, oh. Und was ist Maria? Maria hat auch realisiert, dass er keinen Sohn mehr hatte. Wurde zur schwarzen Madonna. Die nie Geborene, die nie Sterbliche, die unendliche Mutter, die nie einen Sohn geboren hat und nie etwas geboren ist, selbst keine Mutter hat und selbst kein Kind zeugen kann. Das ist die schwarze Madonna als Maria, die realisierte Mutter. Ja. Im Angesicht des gebrochenen Herzens, wo sie sieht, sie kann das nicht ertragen, dass ihr Sohn am Kreuz stirbt, bricht ihr Herz und auch die Mutter, die Idee, eine Mutter zu sein und ein Kind gehabt zu haben. Man löst sich vollkommen von der Idee von Mutterschaft. Das ist Maria. Darum ist die in den katholischen Ländern, in Südamerika, eigentlich mehr wichtiger als Jesus, der dann wiederkommt und einfach weitererzählt. Ja, was ist das Schlimmste für deine Liebe? Was könnte das Herz brechen? Wenn es sein soll, dann wird dein Sohn am Kreuz oder ein Junkie sein, der sich einen goldenen Schuss gibt oder irgendetwas. Es wird so extrem sein, dass es nichts Schlimmeres mehr für dich gibt und du brichst vollkommen mit der Idee von Welt. Du zerbrichst an dir selbst, an der Idee, dass du glücklich sein kannst, weil die ganze Idee zerbricht in dir, des Glücks. Du bleibst als das übrig, was du bist, wenn es sein soll. Aber muss ja nicht ganz so extrem sein. Kannst du einfach so sein, das sei doch einfach so, wie du bist. Brauchst du nicht unbedingt da noch so ein Drama draus zu machen. Aber wenn du so ein Drama-König, Königin bist, dann muss es halt ein bisschen dramatischer. Da musst du wie Baron Katie mit der Cockroach Auge in Auge gucken. So voll verkokst und voll besoffen im Bett liegen und 3,5 Zentner schwer und eine Cockroach ins Auge gucken. Was? Wem? Eine Kakerlake. Kakerlake. Die übers Bett wandert. Aber nicht jeder hat eine Kakerlake zu Hause. Kakerlakenrealisation. Ich und die Kakerlake sind nicht zwei. Oder kannst nicht 10 Jahre auf der Parkbank rumhängen, wie Eckart Tolle, bevor du runterfällst. Boah, Schöpfung. Also du kannst die Geschichte nicht wiederholen von irgendwem. Also ich würde euch sagen, wenn ihr das Dramatische in euch tragt, okay. Also das könnte auch so by the way sein. Einfach nur sei, was du eben nicht sein kannst. Aber die meisten Geschichten sind so dramatisch. Haben irgend so eine Deep Despair und war am Ende meines Weges angelangt und dann saß ich da und keine Zukunft. Es leuchtete mehr, noch nicht mal als ich. Oh. Und dann platzte es. Wahrnehmung löste sich vom Wahrgenommen. Der Wahrnehmende zerplatzte in der Wahrnehmungslosigkeit. Von da laufe ich nur noch kreuz und quer, bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie immer noch nicht. Die ganzen Erwachten. Wie wird man zum Nachtwächter? Ja, man muss ja zur TM gehen, ja. Die aufgeschiedenen Meister. Wie viele Ballonfahrten braucht man? So kann das Herz auch sich auflösen. Bist du nicht so lachfreudig? Wo ich immer die englischen Witze rauskam. Ja. Ja, noch irgendeine dramatische Vorstellung? Ja, ich habe auch so eine kleine Ader. Man kann sich das auch nicht aussuchen, habe ich gehört. Schwester wird mit der Weißwurst wach werden. Nicht jeder hat so viel Glück. So eine Weißwurst pellen und merken, ist ja eh alles weiß. Alles Pelle. Der Bayer braucht einfach nur ein Weißbier und ein Weißwurst. Dann ist alles, alles die Weisheit an sich, dann weiß er einfach. Ich bin ein Bayer in Bayern und das ist im Himmel sein. Weiß-blau ist die. Ja. Ich bin heute blau und morgen blau und übermorgen wieder. Und Weißwurst wird es immer geben. Und mehr braucht der Bayer nicht. Und was macht der Hamburger? Ist Hamburger? Kann man mit Hamburgern genauso aufwachen? Wie viele Hamburger braucht man dafür? Gott, oh Gott. Manche wollen auch mit Tee wach werden, die machen die C-Zeremonie. Ganz bewusst trinken. Gewahrseinstrinken nennt man das. Bevor man die Tasse am Mund hat, ist man eigentlich schon eingeschlafen. Nochmal anschauen. Nochmal nach links. Den linken Buddha, den rechten Buddha, den unteren Buddha, den oberen Buddha und. Was? Ja, klar. Nee, das ist Bruderschaft. Das sind die schlagenden Brüder. Von Boden zum Hohn, von Titte zum. Nee, zum. Das hatten wir bei uns auch immer. Da gab es immer die schlagenden Brüder aus Göttingen. Das war eine Bruderschaft, die sich hier noch geschlagen haben mit Blessuren und so. Ja, ja. Und bei uns auf dem Saal haben sie dann ein paar Mal auch gekämpft. Fand ich super. War faszinierend. So. Ende der 50er, boah, und dann lief das Blut darunter, sahen aus wie Schwein. Ich dachte, ist echt kein Unterschied. Bloß die Schweine haben es nicht freiwillig gemacht. Meinst du, die haben das freiwillig gemacht? Wie dumm kann man sein? Ja, so wie ich. So wie du? Er war auch dabei, weißt du? Schweine verdünnen? Wo hast du denn deine Schmisse? Die hat Guido. Welcher Guido? Schwesterwelle. Du hast mit Westerwelle gekämpft? Mit? Im Bett? Da kommen ja jetzt Sachen aus. Er hat am Joystick von Osho gespielt. Und dann noch mit Schwesterwelle im Bett. Der macht für Cash alles, der Junge. Dimensionen. Hey Jude. Da war Tanzschule, das haben wir dann. Nach der Tanzschule an der Eisdiele. Hey Jude. Ich dachte immer, was waren denn bei den Juden schon wieder? Mein Englisch war wirklich nicht so gut. Jetzt sind die Engländer dran oder sowas? So, wenn sogar die Hippies jetzt mit den Juden was am Gange haben, das wird jetzt gefährlich. Naja, so. Judas vom Ischariot, der 13. Apostel. Eigentlich der einzig wahre, es war eigentlich der einzige, der die Wahrheit gesagt hat. Das ist mir gestern auch noch durch den Kopf gegangen, wie Judas das spielt, der Rolle. Ja, das ist der einzig wahre Schüler. Der hat ohne Rücksicht auf Konsequenzen die Wahrheit gesagt. Das ist eigentlich, müssten sie den Judas als Apostel haben. Weil die Tempelritter haben diese Sache in sich. Sie müssen die Wahrheit sagen, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Das ist eigentlich nur der Judas. von Acharya. Das ist eigentlich der Einzige, der sich daran gehalten hat, ja, an das Wort. Alle anderen haben ihn verleugnet. Und dann hat die Kirche ist auf einen Lügner gebaut. Peter. Auf Petrus. Ne? Ja, Peter. It's a pity. Ein Grundstein ist eine Lüge. Und alles, was ein Grundstein braucht, ist schon eine Lüge. Und alle Kirchen, die ein Grundstein mal ist, kann nur eine Lügenkirche sein. Also keiner hätte sich auf Judas berufen. Weil Lügner brauchen Lügner. Ohne Rücksicht auf Verluste und Konsequenzen. Das ist die Rücksichtslosigkeit. Ohne Rücksicht auf sein eigenes Wohl oder seine eigene Börse. Aber die Mystiker, also jetzt, die haben das ja später auch gemacht. Rücksichtslos. Rücksichtslos, aber nicht Rücksicht. Welche, sag mal ein Beispiel. Ja, die dann gekreuzigt wurden oder also die ganzen, die hinterher verfolgt wurden. Märtyrer. Ja, die Märtyrer. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, aber die waren ja oft auch Mystiker. Also nee, Mystiker, glaube ich, die hätten eher gelogen. Die hätten eher gesagt, ich kenne keinen Gott. Die hätten sich deshalb nicht kreuzigen lassen, weil das ist schon ganz schön doof. Nur die Märtyrer, die sich so wichtig nehmen, dass sie dann Missionar denken. Warum soll man den Gott nicht verleugnen? Ich kann. Temperitter, das ganze System ist schon scheiße. Dass man die Wahrheit sagen muss, als wenn man sie sagen könnte, ist schon ein Witz. Und dann deshalb sterben zu müssen, ist auch ein Witz. Allein das ist ein Witz. Und das ist schon in sich eine Wichtigkeit, dass man denkt, man könnte die Wahrheit sagen und dann ohne Rücksicht auf Verluste. Ist auch ein Witz. Also es ist schon eine Wichtigkeit. Also dann nimmt man sich selbst wichtiger und seine Wahrheit als das. Man wägt ab. Was ist mehr? Also wo kriege ich mehr raus? Wenn ich die Wahrheit ohne Rücksicht, dann bin ich Gott näher, oder wenn ich jetzt auf Rücksicht auf meinen Körper was mache? Und die Nähe zu Gott ist genauso eine Entfernung. Also die Idee, dass ich näher komme, ist schon eine relative Nähe und ist genauso weit entfernt wie alles andere. Nein, zu sein, was du bist, verlangt gar nichts. Nie etwas. Es verlangt nicht von dir, dass du die scheiß Wahrheit sagst. Oder? Du kannst nur lügen, egal was du tust. Wo Gott sich kennt, ist schon eine Lüge. Er ist schon der größte Lügner und alles, was er tut, ist Lüge. Alles, was er erfährt, ist Lüge. Schon der Erfahrende ist eine Lüge. Und das denkt man selbst zu sein, dass man dann möglicherweise denkt, man könnte die Wahrheit sagen. Meine Güte. Ja. Ja. Aber man denkt sich viel. Und das hält das Ganze halt am Laufen hier, den ganzen Film. Ist halt so scheinbar so konstruiert. Fertig. Konstrukta, die andere Waschmaschine. Also auch das hilft nichts. Also auch Judas. Er konnte auch nicht anders, genauso wie Peter nicht anders konnte, als zu lügen. Tja, wir sind gerade in der stillen Meditation. Ich meine, das Problem, wie das ist, glaube ich, ein hausgemachtes Problem. Ist einfach nur, er konnte auch nicht anders. Er musste einfach sagen, mein Meister ist da und da und komm mal, was will. Er hat ja auch das Geld gleich hinterher weggeworfen, hat mich gehört. Ja. Hat ihn ja in der Hand gebrannt. Im Beutel gebrannt. Das hätte ihn ja vollkommen verbrannt. Christoph, was würdest du mit dem Geld machen? Nein. Das ist alles. Also auch das ist Märchenstunde. Ja. Also auch dass Jesus am Kreuz genagelt wurde, hat es nie gegeben. Also in der Realität hat es nie einen Jesus gegeben, nie ein Kreuz, und nie einen, der genagelt wurde, nie einen, der in den Toten zu den Toten dann wiedergekommen ist. Es gibt weder die Geburt noch die Wiedergeburt. Die Auferstehung von... Aber in den relativen Zahlen gibt es ja, den haben wir gesagt, also wenn ich ein Auto bauen möchte, muss ich mich an die Regeln halten, wie ein Auto zu laufen hat, sonst läuft es nicht. Das ist jetzt die einfache Mechanik, sag ich mal. Also, und so kann man ja sagen, es gibt im relativen Zahlen eben so viele Regeln, wie es Menschen gibt, aber die haben alle auch... Sind verunglückt, aber sind da. Genau, also das eine fährt dann, das nächste macht dies, das dritte das. Also jetzt ja. Nicht nur im Materiellen, sondern in dem Rahmen hat es seinen Wert. Ja, ein Auto, eine Waschmaschine, meinetwegen. Und ein Nichtleben. Ja, ich will auch jetzt nicht alle Waschmaschinen abschaffen. Da wäre ich viel zu faul für. Politiker können auch bleiben. Ja, lustig. Ich weiß eigentlich gar nicht, was gehen sollte. Ich meine, wenn ich eine Idee hätte, dass irgendwas gekommen ist und dass irgendwas, dann hätte ich vielleicht die Idee, dass etwas gehen könnte, aber ist jemals was gekommen? Das ist das Problem. Wo soll es hin? Und von wo ist es gekommen und wo soll es dann wieder hin? Das Einzige, was wenn überhaupt wesentlich ist, dass du bist, also das zu sein, was eben diese Willenslosigkeit, dass du im Grunde nicht wollen kannst, was du willst. Und auch Gott nicht wollen kann, was er will. Also du bist nicht verschieden, deine Natur ist genauso Hilflosigkeit wie die Natur Gottes. Also im Wesen nicht verschieden. Also sei das Wesen an sich. Das Wesen ist immer Wesenslosigkeit, es kennt gar kein Wesen. Weder kennt es noch kennt es nicht. Und ist die Willenslosigkeit. Immer die Losigkeit. Und du kannst nicht denken, bevor du denkst, was du denkst. Es gibt also keinen Denker im Denken. Weil ein Denker kann es nur geben, wenn er sich denken könnte, was er sich denken möchte. Bevor er denkt, was er denkt. Dann gäbe es einen Denker. Aber hast du schon mal einen Denker getroffen, der gedacht hat, bevor er gedacht hat, was er sich denken wollte? Unmöglich. Das ist das Einzige, was du sehe. Das ist ständig präsent. Da ist ein Wollen, aber kein Wollen da. Den gab es nie. Weil wenn ein Wollen da würde bedeuten, er könnte wollen, bevor er will, was er will. Versuch mal zu wollen, was du willst, bevor du willst. Da hört alles auf. Da ist... Also aufhören zu denken ist ganz einfach. Versuch mal zu denken, bevor du denkst, was du denkst. Versuch zu denken, was du denken möchtest, bevor du denkst, was du denkst. Da hört es auf. Da ist nichts. Da ist der Zeuge ja ein Witzlappen dagegen. Ja, also ich gebe euch jetzt die Aufgabe. Ja, eindeutig. Eindeutig. Ja. Aber das ist doch Sazen. Du sitzt vor der Wand und versuchst nicht zu denken. Und irgendwann ist ein Witz. Löst sich der Koan von alleine auf. Und egal wie lange es dauert, und dann löst sich, was du bist, von dem Problem und dann hat es nie eins gegeben. Das ist also eine Unlösbarkeit, die dich erlöst. Du bist unlösbar und das erlöst dich. Also. Das hört sich jetzt doch wieder an, als gäbe es eine Erlösung. Nein, es gibt die Erlösung von der Erlösung. Das ist das Paradox. Dass man es nicht weiter probiert, oder? Doch, man probiert es aber nicht, weil man die Erwartung hat, dass was rauskommt, sondern das Probieren passiert eh. Du kannst dich nicht probieren. Aber... Wen kümmert es, ob da was probieren ist oder nicht probieren ist? Man ist halt pro Bier, nicht gegen Bier. Man probiert. Das ist ein Proband, der fährt Trabant. Man fühlt sich im Trabant, als wenn es Mercedes wäre. Das ist ein Proband. Der ist dann aber schon fortgeschritten. Ist der, an welchem Band ist der denn überhaupt? Ist das ein Proband, weil er in der Fabrik ist und sich nichts bei denkt? Er guckt das Band an, aber muss nichts tun erstmal. Bis er dann zum Arbeiter wird, dann hat er gesehen, wie es geht und dann muss er Charlie Chaplin. Am laufenden Band. Pro Band. Finde ich auch gut. Es gibt viel zu tun, lassen wir es liegen. Die ganzen Sponti-Sprüche aus Frankfurt waren super. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin, das war damals. Und dann kam Mr. Neuss und sagte, stell dir vor, es geht und keiner kriegt's hin. Das fand ich viel lustiger. Es geht von allein. Stell dir vor, es geht und keiner kriegt's hin. Das ist eigentlich angenehmer. Das war ich immer so. Aber dieses ganze, stell vor, es gibt eine Lösung, keiner geht in den Krieg. Und jeder, ja, stell vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ah, Frieden! Nein. Wir müssen zu Hause bleiben, bei Mutti. Das ist mehr schlimmer als Krieg. So, warum gehen denn die ganzen Jungen gerne in den Krieg? Damit sie mal von zu Hause raus können. Ich bin auch nur zur Bundeswehr, weil ich dachte, muss ich nicht mehr melken. Wusste ich aber nicht, wusste nicht, was ich tat. Hat es dir nicht gefallen? Am ersten Tag wusste ich schon, irgendwas läuft hier verkehrt. Ich dachte, ich muss nicht mehr so früh aufstehen. Ich glaube, hatte vorher nicht. Damals gab es Google noch nicht. Hätte man sich vorbereiten können. Nee, nee. Aber nichts war schlimmer als zu Hause sein bei Vater und Mutter und Kühe melken, das war halt die Hölle. Und dann, okay, Bundeswehr ist jetzt aber weg, aber dann. Naja, war doch nicht so schlecht zu Hause, glaube ich. Aber das auch in der Bundeswehr ist scheiße. Nicht nur die Kuhschwänze mit der Rasterlock-Scheiße schlagen dir ins Gesicht. Das tut weh, sagt ihr. Das ist ein Zen-Stick, sagt ihr. Hast du schon mal so richtig einen Kuhschwanz mit diesen Rasterlock, also richtig. Boah, wenn die dir einen Bang, boom, dann wirst du aber wach nach der Diskothek. Weil betrunken. Hallo, wach. Boom. Ey, ich bin fertig, heißt es dann. Du schläfst ein an der Kuh und bist so schön am Träumen. Und die Kuh ist schon seit 10 Minuten ausgemolken. Und das pumpt immer noch und die Kuh. Und dann kommt der Schwanz. Bam. Was? Ist das so lang? Ich glaube, du solltest erstmal Kühe melken. Ja, ich habe mit Kühen nicht so. Bisher ist also Männer sind da nicht so. Falsches Herangehen. Was? Ja, ich glaube, für dich wäre Kühe melken mal ganz gut. So als Aufgabe. Nein, es gibt die hat keine Kühe mehr. Es gibt eine schöne Sendung im Fernsehen, Bauer sucht Frau. Ich glaube, du würdest da gut hinpassen. Doch. So nur mal so als Spaß. Melde dich mal an. Geh mal mit Hans Heinrich in den Schweinestall. Bei uns kann man Kühe mieten. Einen Sommer lang. Für seinen Garten. Stellt man den Garten und. Die ist auf der Asien und man kann sie mieten. Und darf hingehen und streicheln. Ich weiß nicht, wie das geht. Und der Bauer kriegt trotzdem die Milch. Ja. Die Schweizer sind echt schlau. Die sagen dir für einen Sommer, die Kuh gehört dir, dafür gibst du mir jetzt 1.000 Euro. Oder Frankly. Da gehört sie dir einen Sommer lang. Ja. Du melkst für mich. Aber die Milch gehört mir noch. Du melkst für mich. Nee, dann kann sie schon nehmen. Die nehmen für einen Sommer. Ja, sie gemischt dann. Wohin? Du darfst sie richtig annehmen. Wie ist das der alte Kuh? Und dann kann das mieten und dann schon bemerkt. Kannst du besuchen? Ja, besuchen, streicheln. Ja, aber das kann ich auch ohne, dass ich sie miete. Ja, aber jetzt das offizielle Recht. Genau. Das hast du dann das Streichelrecht. Ja, das Streichelrecht. Das uneingeschränkte Streicheln. Also eine Kollegin für den Huhn. Kriegt sie wenigstens die Eier? Das ist ja keine Patenschaft. Ja, aber also es ist weiter, nur wenn sie hinfährt mal. Und kriegt sie die Eier? Dann kriegt sie die Eier. Ansonsten bezahlt sie praktisch eine Patenschaft, bezahlt ein lieblicher Hund. Das ist so wie es ist wie so ein Alkoholiker, der von irgendeiner Kiste Bier kauft, wo dran steht, mit jeder Kiste retten sie ein Quadratmeter Regenwald. Steht dran, das gibt's wirklich. Es gibt beim Saufen Bombacher. Ein gutes Gefühl. Ja, man säuft sich glücklich. Ich und mein Huhn. Mein Huhn geht's gut. Da zahle ich jetzt für. Damit ich mir ein bisschen gut fühlen kann. So ein guter Menschgefühl. Und wegen mir muss ein Quadratmeter jetzt nicht abgeholzt werden. Darf ich auch schnarchen? Ich find's herrlich. Es ist. Manche sind auch Paten für Kinder in irgendwo. Nie gesehen. Vielleicht besser als ein Huhn. Legt keine Eier. Aber irgendwann geht zur Schule und schickt dir einen Brief, ich brauche neues Schreibpapier. Und einen Füller. Meine Mutter braucht auch noch was. Keine Ahnung. Nee, ist alles schön. Ich muss weitergehen. Ja, gut. Auch in Österreich haben sie auch Geschäftsideen. Ne? Doch, haben sie auch Geschäftsideen. Nicht an der Kirche steht, ihr braucht keinen Freund, kommt zu uns. Das würde ich machen, so jemand. Wenn ich Priester wäre irgendwo in der Kirche, würde ich so Plakate draußen dranhängen. Und den Schwen würde ich dran schreiben, ihr braucht keinen Freund, kommt zu mir. Bei mir kostet es nur die Hälfte. Ja. Psychoterror woanders. Ja, noch Fragen, Schweiz? Glückliche Kuh. Ist mal ein cool Land dann, ne? Cool, ich bin sehr cool Land. Hab ein IQ. Wie hoch ist denn dein IQ? Ich habe mir gerade eine gemietet da oben auf der Alm. Ich glaube, mein IQ ist gerade gestiegen. Ja, die steigt gerade auf 2000. Das nennt man Herzensintelligenz. Habe ich auch von gehört. Nur das Herz weiß, wo es lang geht. Und wenn ich da Punkte sammeln kann, tue ich das. Ich miete mir jetzt, ich bin Pate für das Eichhörnchen, was es sonst nicht geben würde. So, jetzt weiter im Programm. Es gibt ja auch ein Buch über spirituelle Intelligenz. Ich habe es noch nicht gelesen, aber... Verkauft sich auch gut, bestimmt. Unmöglichkeiten verkaufen sich immer am besten. Man muss mir vorstellen, Intelligenz hat Herz oder Herz hat Intelligenz. Das ist schon gefährlich. Los, haut rein, trink noch ein bisschen. Ja. Alles fürs A. Wenn Gott wach wurde, im Gewahrsein auch als A. Nicht Om, A. Alpha. Weil die Milchmaschine bei uns, die Melkmaschine hieß immer Alpha Sud, Alpha Laval. Alpha Laval hieß die. Ich kann mich erinnern. Es muss irgendwas mit der Kuhintelligenz zu tun haben. Wenn schon die Milchmaschine Alpha ist. Alpha Sud. Ja, kommt. Ihr wisst, sonst komme ich wieder in die Ochsen. Occident. Rudi, ja. Jetzt hast du es aufgekriegt. Oh. Ein Brusterchen. Brustata. Die Jugend schläft. Christian, was machst du nachts immer? Schnarchen, du musst ja hier schlafen. Schnarchbär. Ja, Friedrich. Ist das dein Vor- und Nachname? Karl Friedrich in einem Wort geschrieben. Und Nachname heißt dann? Pauli mit Y. Das ist natürlich. Karl Friedrich Pauli. Sagst du denn immer ganz, wenn du dich vorstellst? Nee, ne? Ob ich was mache? Dich ganz vorstellst. Stell mich irgendwie vor. Also stell ich mich an, komm mal. Stell mich nicht vor. Gute Antwort. Ich gehe doch nur, dass ich nicht sage. Und keine Zweifel ausmachen. Mein ganzer Name ist Karl Gustav Rudolf. Und dann ganz Renzihausen. Das ist so ein... Alles ein Wort. Alle Könige auf einen Streich. Karl Gustav Rudolf. Die Österreicher, die Schweden und dann noch den Deutschen. Ich habe ganz Europa in überall. Ja, ich habe nur die deutschen Kaiser. Und dann die Italiener auch noch dabei, die Renzis. Ich bin echt größenwahnsinnig. Habe ich so. Schon von Anfang an. Wer mit so einem Namen geboren wird, was soll ich machen? Ich habe überall eine Kirche. Überall hängen diese Karlskirchen rum. Rudolf Steiner. Nur ein Stein im Brett irgendwo. Ich kapiere auch so einen Buch, Rudolf Habsburg, der da auch Land gehabt hat. Die Habsburger waren alle Rudolfs da in Österreich. Ich habe eine Burg, das heißt ein Habsburger. Viele Burgen überall. Ja, wenn die keine Burgen haben, wer soll sonst Burgen haben? Habsburger. Von Habsburg zu haben. Gibt es auch Habschlosser? Hab nichts. Habschlosser ist wahrscheinlich der Handwerker, der gegenüber wohnt. Jeder Schlosser hat ein Schloss. Nicht jeder Schlosser. Nicht jeder ein Schloss hat ein Schlosser oder was? Schlossherr. Das war mal. Friedrich. Wie ruft deine Mutter dich? Fritz? Das hat jetzt damit nichts zu tun. Anonym. Bleibt anonym. Also, es gab mal ein Feeling-Dich. Wie? Feeling-Dich. Da war ich mal noch sehr klein. Feeling-Dich? Feeling-Dich. Feeling-Dich, hast du gesagt dann? Nee, meine Mutter. Deine Mutter? Feeling-Dich. Feeling-Dich. Ich war immer Karlchen. Oder Kallemann. Kallemann. Karlchen. Mein Vater war Karl, ich war Karlchen. Das war Hierarchie. Also nicht nach dem König. Was? Also nicht nach dem König benannt, sondern nach dem Vater. Ja, und Gustav war mein Großvater. Und Rudolf war ein Onkel. Gustav Valentino war es nicht. Nee, eigentlich war der älteste Bruder von meinem Vater hieß Gustav, weil der ist dann Studienrat geworden für Mathematik. Der hat auch Flucht ergriffen. Da musste mein Vater, der eigentlich Pilot werden wollte bei der Lufthansa, musste dann Bauer werden. Das sind Dramen. Genau, so Geschichten. Ja, ja. Und meine Mutter hat meinen Vater gereiht, als er noch Pilot werden wollte. Und hinter musste Pilot werden. Tief abgestürzt. Nur damit man so die Soap-Opera, die sich überall abspielt, diese ist Wahnsinn, ne? Du weißt nicht, was da rauskommst. Du heiratest wen und auf einmal merkst du Kühe und wolltest eigentlich zu Hause sein und warten, dass der Pilot nach Hause kommt. Und ich hätte ja eigentlich ein Sohn eines Pilotes sein sollen und mit einer leuchtenden Karriere vor mir. Dann bin ich zur Bundeswehr. Ich bin eigentlich nur zur Bundeswehr, weil ich... Pilot. Ja, ich wollte zur Luftwaffe. Das stimmt. Ich wollte. Und warum haben sie mich nicht genommen? Hier, klick, klack. Damals ging das noch nicht. Ich hatte den Eignungstest, war vollkommen alles super. Nee, Augen machen wir. Kein Pilot, sage ich. Dann gehe ich zum Pionieren. Pionieren. Muss man sich mal überlegen, das Wort allein. Ich gehe jetzt zu dem Pionieren. Das war nämlich nur 20 Kilometer weiter vom Hof weg. Da wollte ich nicht so, im Wochenende nicht so weit fahren. Wenn ich in Hamburg zum Fliegerhaus oder Herr Elmhorst komme, dann gehe ich nach Holzminden. Ja, kommt der mit dem Schmiss. Was? Hättet ihr euch da schon getrennt? Dann wäre er mein Spieß gewesen oder was? Da hättest du alt ausgesehen. Das wäre dann eher Spießrutenlauf geworden. Dann wäre ich der Spieß gewesen. Mutter der Nation, Mutter der Kompanie. Das kann man sich bei dir gut vorstellen. Kompanie. Ja, so geht das. Und dann musste ich beim Pionieren. Und dann war Scheiße. Nein, jetzt kannst du operieren lassen. Jetzt machst du Laseroperationen und das gibt es erst seit 10 Jahren, dass sie das machen, also dass sie das erlauben. Sogar in Amerika haben sie es angefangen und dann jetzt gibt es in der Luftwaffe auch. Aber euch kann man auch mit Brille. Aber nicht, nicht beim Militär. Nein, das ist privat, meinst du? Beim Militär! Ich habe vom Militär geredet. Was? Klar, wo sonst? Da ist nämlich die Ausbildung umsonst. Genau. Aber dann bist du jetzt vielleicht schon tot. Na und? Wieso wäre ich dann... Im deutschen Militär wäre man doch nicht tot. So bescheuert sind sie doch jetzt erst geworden. Ja, aber die Starfighter sind dann auch. Die fahren noch freie Zeit. Aber das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Das ist eine Karriere. Was haben wir früher immer gesagt? Wie kommt man am leichtesten zum Starfighter? Man kauft sich einen Quadratkilometer Land und wartet. Da gab es jede Woche oder alle paar Starfighter wieder, peng. Wir hatten jede Woche ein Begräbnis bei uns in der Staffel. Wisst ihr, guck. Er hat es gerade nochmal geschafft. Das war vor dem Starfighter, da sind noch viel mehr runtergefallen. Weil die Dinger waren nicht so teuer, weil es eine Leihgabe vom Koreakrieg war, was dort nicht verheizt wurde, kriegten die Deutschen. So jetzt hier können wir jetzt noch... Das so verblüfft mich von Moment zu Moment, was heute rauskommt hier. Ja. Das ist Blödsinn, ne? Aus dem kleinen Nähkästchen. Und dann hat er Osho, von Osho gehört und hat deine ganze Karriere hat er den Nagel gehängt und ist... Welche Karriere? Nicht mehr er. Welche Karriere? Da ist die Karre in den Sumpf gefahren. Galeere. Leere Karre. Ja. Dumm gelaufen, sagt man dann. Wieder dumm gelaufen als schlecht geflogen. Ja, ja, überm Berg ist weiter als zu Fuß. So, frag mich nur was. Ja, und wer hat für dich dann das Melken übernommen, als du zur Bundeswehr bist? Jetzt kannst du es nicht mehr machen. Jetzt wäre es mal praktisch. Hi, ich bin immer noch zu jung. Wir waren damals zu Anfang 14 Leute auf dem Hof. Schweizer. Drei Onkel noch und dann noch die ganzen vier Tanten. Also da musste man sich keine Sorgen machen. Irgendeiner hat die Euter schon gestreichelt. Hattet ihr immer Schweizer? Nee, wir waren viel genug Familie. Wozu braucht man da Schweizer? Das versteht sie jetzt noch nicht. Ja, der Schweiz geht es erst gut seit dem Zweiten Weltkrieg oder so. Davor war, Schweizer mussten zum Arbeiten nach Deutschland Kühe melden. Ah ja, die armen Alten. Ja. Die Alsenbauern, die sind in der Schweiz. Söldner und Melker. Knechte. Ja, Söldner und Melker. Alles, wofür man denkt, wo Käse draus wird. Ja. Vorher war das Geld wirklich nicht so locker in der Schweiz. Nein. Ja, mit dem Geld von den Nummern konnten von Leuten, die irgendwann nicht mehr wiederkamen. Man sagt ja auch, da liegen wir nicht in der Nationalbank. Nicht nur das. Die Nummern konnten. Heute sind es ja die Demenzkranken. Die Schweiz gibt gerne Nummernkonten von Leuten, die schon ein bisschen älter sind, Schwarzgeld, wo keiner wissen will. Und dann geben sie Nummernkonten, aber dann vergessen sie, dass sie ein Nummernkonto haben, dass sie jemals Geld gehabt haben. Und die Schweiz kümmert, die wartet dann ein paar Jahre, ein bisschen länger. Den Geld arbeitet, können sie als Sicherheit legen. Dann gibt es Zellen, wo sie dann leben dann. Ja, da ist die Schweiz Weltmeister drin. Das stimmt. Man kümmert sich halt. Sie sind einfach die Paten an sich, die nehmen über einfach eine Patenschaft über Geld, das herrenlos ist. So, wo andere herrenlose Hunde haben, haben die Schweizer herrenloses Geld. Geld, das schlicht und einfach vergessen wurde. Ja. Darum haben sie auch Ziba Geige, die ganzen Dings, die machen ja die Demenz. Man weiß gar nicht, in jeder Schlaftablette ist ein kleiner Prozentsatz Demenz drin. Das heißt normaler Schlaftablette, aber eigentlich ist Demenztablette. Jede kleine chemische verbrennt irgendeine kleine Synapsenzelle da oben im Gehirn. Und nach einer Zeit sind alle Nummernkonten frei. Also wir arbeiten an allen Fronten. Gibt es eine kollektive Haftung für uns? Ja, ihr müsst, dass ihr jetzt hier sitzen müsst. Kollektive Haftung. Man kann sich auch als neutraler Staat, das sind die Schlimmsten, die Österreicher und die Schweizer, das sind die Schlimmsten, ich sag's dir. Die sind die Hinterhältigsten. Dann holen sie sich noch die ganzen UN und die ganzen, eine Genf da, wird alles teurer, alles was Geld hat, die ganzen Scheiks, die dann, Mann, also, das, Hut ab nennt man das. Und Apfel drauf. Aber die wollen halt auch leben. Die wollen nicht nur leben, sondern die wollen besser leben. Oh. Du denkst nicht richtig. Ich denke nicht. Das nennt man Television. Die Deutschen müssen kräftig arbeiten. Ja, wir auch, das kleine Volk. Das kleine Volk? In der Schweiz gab es so eine Volksabstimmung, da konnte das Volk darüber abstimmen, ob sie jetzt von 5 Wochen Jahresurlaub auf 6 Wochen gehen. Nee, haben sie abgelehnt. Wir wissen ja gar nicht, was sie mit der Zeit machen sollen. Ja, genau. Das war das Furchtbarste. Ja, ich weiß. Was machen wir denn dann mit der Zeit? Dann geben wir noch mehr Geld aus dann beim Urlaub da. Und was machen wir, wenn wir, haben wir wenig? Nein, das machen wir jetzt nicht. Nö, das ist einfach rationell. Das Ja, dass man einfach. Ja, und es gab eine riesen Angstkampagne von den Arbeitgebern, da kann ich an kleinen Betrieben kaputt. Ja, ja. Bla, bla, bla. Außerdem können Sie das Geld gar nicht ausgeben, weil es zu teuer ist in der Schweiz, der Franken. Sie doch gar nichts kaufen. Dann kommt ja nach Konstanz. Dann. Und dann müssen die Konstanzer müssen dann nach Freiburg. Weil man in Konstanz nicht mehr leben kann. Weil die Schweizer alles wegkaufen und zu teuer wird. Das nennt man Völkerwanderung. Das war schon immer so. Man wandert dahin, wo es billiger ist. Koh Samui oder Thailand oder Indien. Ja, Griechenland meinst du, es wird billiger jetzt? Ich meine jetzt nicht. Wenn du jetzt aber was kaufst, was steuert dir die 100 Euro auf einmal hast du ein Haus, was nur mit Drachmen dasteht. Ja, ja, ja. Die zittern. Dann zittert jeder Eigentümer im Moment. Da habe ich schon Drachmen durch. Lieber ein Drachen zu Hause als ein Haus in Griechenland. Ich wollte in Griechenland. Drachmen. Drachenmann. Hausdrachen. Ja, Kevin. Noch irgendwas? Ich kann nichts dafür. Was? Ich kann nichts dafür. Du lieferst dann die Wahlurne. Vielleicht ist das ein besseres Geschäft. Ja. Für die Gemeinden die Wahlurnen dann besorgen. Mit Schild, eure Stimme wandert dahin, wo sie hingehört, in die Urne. Es gibt viele deutsche Städte, die in der Schweiz Beerdigungen machen. Also auch die öffentliche Hand macht die, weil das günstiger ist. In der Schweiz? Ja, in die Schweiz. Für 200-300 Euro kann man so eine Urnenbestattung machen und dann kommt der Herr Kapelle, gibt es da einen Herrn Kapelle, ein Deutscher, der in Wallis und in diese Urnen auf die Weiden verstaut. Und dann die Kühe wieder, so das Gras fressen muss. Ja. Langsam werden alle Kühe in der Schweiz deutsch. Und in Schweizer Käse ist dann dein Großvater. Du trinkst dann Joghurt. Die Kühe fressen das. Das ist der Kreislauf des Seins. Dann noch Danone. Die Danone ist nicht ohne, weil dein Großvater grüßt. Irgendwann kriegen wir sie auch. So geht das dann. Toblerone und Danone. Und dann dieser Bär, der immer auf der Alm da die Milch verschüttet. Nichts steht über Bärenmarke. Mit Werbung kriegt man bei Christa. Ich glaube, die hat keine Werbung verpasst in ihrem Leben. Hat Osho eigentlich damals auch Werbung gemacht irgendwo? Osho? Was? Ich meine, muss ja auch irgendwie da hingekommen sein. Ja. Wie denn? Weil ich jemanden verliebt habe, der da hingefallen ist. Mit deiner Verwandten hat er die größte Reklame gemacht. Mit Eva. Ja. Ja, die ist auch Renzihausen. Ja, ja. Das war erst der zweite große Schub. Das war der Stern, der schuld ist. Ja, der Stern. Und da wollte jeder hin, ist sie ja hingefahren und ich will auch vergewaltigt werden. Ja, in die Sexfolterkeller. Muss man sich mal vorstellen. Negativwerbung, dann. Es gibt gar keine Negativwerbung. Da will ich hin. Was mit Eva passiert ist, das wollen wir auch haben. Das will ich jetzt aber wirklich sehen, was das war, da was dran ist. Und Christa hat sich in ihren ersten Mann verliebt. Das ist auch Werbung. Nee, mein zweiten. Dein zweiter das schon? Das war der zweite. Der erste war gerade gestorben. Gerade? Ja, damals ging es einfach schneller. Jetzt hast du schon 7 Jahre hinter dir, oder? Acht. Acht? Und jetzt im achten? Immer noch na, du hattest da zwischendurch schon mal so ein bisschen Schnupperkurse. Schnupperkurse. Hat aber nicht so gut gerochen. Nee. Hat wenn man Schnupperkurse. Er war schon verwest. Er war schon verwest. Oh. Ja, 14 Jahre. Was? 40 Jahre zurück. Ich meine, das war ihr erster Freund oder sowas. Hat sie nochmal probiert. Ist auch einfach, ne? Kennt sie. Ja, noch irgendwas anderes? Na, Mädchen, wieder frisch? Ja, noch nicht ganz. SMS. Von deiner Mutter. Die sagte immer, ich krieg nie sonst nie was. Und jetzt schon das fünfte Mal. Ne? Die zweite Tochter. Das zweite Ei ruft an. Na gut. Ja, noch irgendwas Wesentliches verpasst? Also ich kann nur sagen, seid froh, dass ihr das Wesen immer verpasst. Es geht nicht zu kriegen. Du kannst dich nicht kriegen. Du entwischst dir ständig. Das ist wahrscheinlich Wischiwaschi, Guru, der Hinweis. Du bist immer so schnell, du bist schon längst weg, bevor du überhaupt da bist. Mann. Ja, es hat nur noch ein Talk heute Nachmittag in Deutsch. Habt ihr jetzt daran gedacht? Weil ich sage es euch jetzt sehr spät. Ich wollte ja, naja. Also der deutsche Besen macht dann zu. Und der englische Broom. Ob der so fegt, für deutsche Ohren, das Lachen bleibt weiter, aber du weißt vielleicht nicht mehr warum. Aber vielleicht ist es noch schöner. Muss man wissen, warum? Ja, gut, dann, also nochmal jetzt mit aller. Konzentriert euch, letzte Talk heute Nachmittag, 5 Uhr bis 7 Uhr gibt es die letzte deutsche Dusche. Dann müsst ihr Alarm stinken. Danach müsst ihr Englisch weiter stinken. Da wird es eng. Da wird es Englisch. Eng. Engelland. Da dürft ihr nur als Engel kommen. In England. Great Britain.